Ja, wir lernen einfach einen Menschen kennen, der heimatlos geworden ist, der auch nicht mehr in seinem Sprachraum lebt. Und was macht ein Schriftsteller auf? Seine Sprache. Und der Film ist eigentlich ein Episodenfilm. Man könnte auch sagen, es ist ein Stationenfilm. Also es sind 5 verschiedene Stationen. Man geht zum Beispiel mit Stefan Zweig durch den brasilianischen Regenwald, schaut sich Pflanzen an. Dann ist man wieder in New York bei seiner Ex-Frau, wie er darüber redet, wie man noch anderen Menschen helfen kann, dass sie aus Europa fliehen können. Dann ist man auf einmal auf einem Schriftstellerkongress in Argentinien. Dann geht es um seine politische Haltung in jenen Jahren. Wie kann er überhaupt noch über Deutschland und Österreich reden, wo er so lange nicht mehr da war? Und ich finde diese lose Form eigentlich ganz schön, weil man dadurch nichts auserzählt wird, aber einfach einen Menschen erlebt, der was verloren hat, eben seine Heimat, seine Sprache. Und das löst der Film auch so sehr konsequent auf, weil es wird dann viel Portugiesisch geredet, dann bekommt Stefan Zweig das übersetzt. Dann kann er natürlich nach einiger Zeit auch ein bisschen Portugiesisch, dann arbeitet der Film mit Untertiteln. Und diese Einsamkeit, von der Sie sprechen, die hat ja dann irgendwann auch zu seinem Selbstmord geführt. Endet der Film mit dem Selbstmord von Stefan Zweig? Der endet mit dem Selbstmord und das wird aber sehr diskret von diesem Film gelöst. Man sieht also nicht den Toten, sondern das ist so in einer distanzierten Einstellung, wie ich überhaupt sagen muss, dass Maria Schrader das sehr schön inszeniert hat. Das sind so sehr ruhige Bildertableaus, die ganz schön diese Zeit eigentlich auch erzählen. Und durch diese Ruhe der Einstellung merkt man aber auch, wie so diese Melancholie dieses Mannes immer mehr hochkommt, dass er sich letztlich auch wenn er überall herzlich empfangen wird, trotzdem wie ein Gefangener die ganze Zeit auch im Exil fühlt. Also das ist die ganze Zeit durch diese Bilder miterzählt. Das ist wirklich sehr schön inszeniert. Und Josef Hader, wie gesagt, spielt diesen Stefan Zweig, großer österreichischer Schauspieler, aber auch Kabarettist, Performer, vermutlich auch mit so einem Wiener Unterton, oder? Ja, ich meine, als Brenner kennen wir ihn ja alle aus den Wolf-Haas-Verfilmungen. Da hat er ja auch schon was Melancholisches. Und hier hat er eine ganz andere Facette der Melancholie. Also man bekommt die ganze Zeit diese innere Zerrissenheit erzählt. Und ganz beeindruckend fand ich eine Episode, da geht er mit einem anderen Exilanten spazieren. Und man erinnert sich einfach an Wien und an Salzburg und sie gucken eigentlich auf den brasilianischen Regenwald, aber vor dem geistigen Auge spürt man einfach, dass die beiden Menschen sich in den Wiener oder Salzburger Gassen befinden. Klingt nach einer eindeutigen Empfehlung, dieser Film über Stefan Zweig, über sein Exil in Brasilien vor der Morgenröte in der Regie von Maria Schrader und als Hauptdarsteller Josef Hader. Also Stefan Zweig, der Autor von solchen großen Büchern wie Sternstunden der Menschheit oder Die schweigsame Frau, dann natürlich auch die Schachnovelle. Und es geht um einen großen Autor, vielleicht noch nicht ganz, was die historische Bedeutung angeht, aber auf jeden Fall ein sehr anerkannter Autor, nämlich Peter Stamm, der mit dem Buch Agnes sehr erfolgreich war vor einigen Jahren. Und nun ist dieses Buch verfilmt worden von Johannes Schmid mit Undine Johne und Stefan Kampfert in den Hauptrollen. Da geht es ja um einen Autor, um einen Sachbuchautor, der eine Studentin kennenlernt, sich in sie verliebt und dann irgendwie über diese Liebe schreibt. Und irgendwann weiß man nicht mehr, als Leser zumindest, was ist jetzt die Liebe zwischen den beiden und was ist einfach nur noch Stoff für eine Geschichte? Und genau das ist auch im Film so. Ja. Also ich finde das unheimlich schön inszeniert, wie dieser Regisseur diese verschiedenen Realitätsebenen miteinander verschränkt. Und erst als ich dachte, boah, so in den ersten Filmminuten, oh, das ist wieder mal Agnes, so eine eigenwillige junge Frau, die einen Mann fasziniert. Und das ist ja auch schon so ein Klischee. Aber dann bietet sie ihm ja an, komm, mach aus unserer Liebe eine Erzählung. Und sie macht sich da ja dann selbst in diesem Moment zum Objekt einer Erzählung. Und dann spürt sie auf einmal, sie verliert die Kontrolle, weil er nimmt sie ganz anders wahr, als sie sich selbst wahrnimmt. Und dann versucht sie aber seinen Vorstellungen so zu entsprechen. Und das Ganze wird auch immer mehr noch zu einem Psychothriller, weil es dann die Fiktion was vorschreibt, was sie dann versucht einzuholen und sie sich selbst damit in Gefahr bringt. Also ich fand das mal ein wagemutiges deutsches Regiedebüt. Und wie genau erzählt Schmid das? Also es sind sehr ruhige Bilder erst, gerade wenn die beiden sich so kennenlernen und dann hört man die Fiktion, wird erst vorgelesen, also der Roman im Entstehen und dann kommt die Fiktion wie so ein Gedankenflash immer rein, so ganz kurz. Und dann kriegt sie, je länger der Film dauert, desto mehr breitet sich die Fiktion eigentlich auch aus. Und man ist viel weniger in der Realität drin. Und das kriegt der Film ganz gut hin, wie er so immer mehr umkippt. Eigentlich letztlich vielleicht auch in eine Art von Fantasy-Film. Und genug filmisch oder muss man immer dran denken, naja, hätte ich vielleicht doch lieber das Buch gelesen? Nein, ich finde, das ist filmisch unheimlich schön aufgelöst, wie einfach die Realität und die Fiktion so ineinander montiert wird. Also man sieht Szenen dann auch manchmal zweimal, dann aus einer anderen Perspektive, dann verschieben sich die Gefühle. Und das Ganze hat trotzdem nie was so Abruptes, sondern das bleibt so ein ruhiger Erzählfluss. Johannes Schmid, also ein Name, den man sich vermutlich merken muss, der Regisseur, der Deutsche, mit der Verfilmung des Buchs von Peter Stamm, Agnes, und Maria Schrader, bekannte Schauspielerin, jetzt wieder mal als Regisseurin zu erleben in dem Film Vor der Morgenröte über Stefan Zweig in seinem Exil in Südamerika. Anke Lewicke mit diesen beiden Empfehlungen. Vielen Dank. Tschüss.